Bilmiyorum. Okay. Guten Tag, mein Name ist Genç. Heute bin ich Ihre Ärztin. Bevor wir mit dem Anamnesegespräch anfangen, möchte ich Ihre persönlichen Daten aufnehmen. Ist das in Ordnung für Sie? Ja, natürlich, ja. Ja, sehr gut. Wie heißen Sie? Ich heiße Klaus Schall. Klaus Schall. Können Sie Ihre Vor- und Nachnamen buchstabieren? Ja, Klaus, Klaus. Ja, Nachname. Und der Familienname Schall, Schall. Okay. L. Okay, ja, Herr Schad, wie alt sind Sie? Ich bin 33 Jahre. 33 Jahre alt. Wann sind Sie geboren? Am 18. Mai 1990. 1990. Wie viel wiegen Sie? Ich wiege so 98 Kilo. 98. Wie groß sind Sie? 1,86. 1,86 Meter. Okay. Herr Schall, was fühlt sich heute zu mir? Ja, also ich habe seit Tagen solche Kopfschmerzen, hier vor allen Dingen auf der linken Seite. Und die werden immer schlimmer. Und das hat sachte angefangen, habe ich gedacht, okay, gut, bisschen Kopfschmerzen ist ja nicht so schlimm. Aber jetzt brennt das und zieht. Und wenn ich mich ein bisschen bewege, habe ich das Gefühl, es wird immer schlimmer. Und die Schmerzen, die strahlen also hier so richtig hinten in den Hinterkopf rein und bis in die Schulter und in den Arm. Das ist also, ich habe das Gefühl, das tut mir alles weh. Und ich kann mich eigentlich auch nicht so richtig gut bewegen. Ich habe da so ein bisschen Widerstand. Und das ist so, so schlimm, dass ich jetzt die Tage gar nicht mehr schlafen konnte. Okay. Haben Sie die Beschwerden nur auf der linken Seite? Nochmal bitte. Haben Sie die Beschwerden nur auf der linken Seite, linken Kopf? Ja, auf der linken Seite ist das. Ja, genau. Mhm. Seit mehreren Tagen haben Sie gesagt, oder? Ja, genau. Also das hat so vor 4 Tagen angefangen, war am Anfang nicht so schlimm. Und jetzt wird es aber mit der Zeit immer heftiger. Und ja, jetzt fühle ich mich wirklich schon schlecht. Ich habe das Gefühl, dass mir schon schlecht ist vor Schmerzen, ja? Okay, ist das erstmal aufgetreten? Ich kann mich nicht erinnern, dass ich solche Schmerzen schon einmal hatte. Leiden Sie normalerweise an Kopfschmerzen? Nee, ich bin eigentlich kein so Kopfschmerzmensch, nee. Okay, also wir können davon ausgehen, dass Sie erstmal solche Kopfschmerzen haben. Ja, also sowas habe ich noch nicht gehabt. Okay. Haben Sie Lähmungen, Sprachstörungen bemerkt? Also, was ich gemerkt habe, dass die linke Hand so ein bisschen zitterig ist. Okay. Ja, Nur das ist zittern mir aber. aufgefallen. Okay. Können Sie die Schmerzen auf eine Schmerzskala einschätzen von 1 bis 10? 1 sehr leicht und 10 sehr starke Schmerzen. Also auf alle Fälle mehr als die Hälfte. Das sind keine Schmerzen, die man gut ertragen kann. Also ich würde vielleicht sagen, so 6, bei Sechs. 6 sind die wohl, ja. Haben Sie Bluthochdruck? Nein, in meinem Alter, was soll ich denn Bluthochdruck haben? Nee, nee, also Ja, ich bin ja manche eigentlich ganz Leute. gesund. Nee, ich habe eigentlich sonst nie irgendwas. Ja. Deswegen irritiert mich das auch so, dass ich diese heftigen Schmerzen habe. Okay. Sind Sie gestürzt vor 4 Tagen? Hatten Sie einen Unfall? Nein, nein, nein, nein, nein. Es befindet sich kein Unfall. Es gab keinen Unfall, nein, nein. Haben Sie Fieber, Stillfrost? Nein, nein, nein. Fieber habe ich ganz sicher nicht. Nein, und ich habe auch nicht geschwitzt oder Schüttelfrost. Nein, nee, sowas habe ich nicht. Okay. Verschlimmern sich die Schmerzen beim Kauen? Beim Kauen. Ja. Also ich habe das Gefühl, so mehr so bei größeren Bewegungen, dass dann die Schmerzen stärker werden. Und dass ich deswegen mich weniger eigentlich bewege jetzt, dass ich so ein bisschen so eine Schonhaltung habe Okay, aber nur beim Kopfdrehen oder Ja, Nicken. würde ich sagen. Ja, und ich kann mich natürlich auch nicht gut bücken oder so. Okay. Und haben Sie tränende Augen? Das ist mir nicht aufgefallen, nee. Rötung bei den Augen? Nee, Das Rötung oder tränende Augen, das kriege ich immer nur im Frühling, wenn so eine hohe Pollenbelastung ist. Ich habe so eine Pollenallergie. Dann habe ich tränende und rote Augen, aber jetzt nicht. Okay. Haben Sie Probleme mit Wasserlassen Stuhlgang? Ist das in Ordnung? Nein, das ist alles ganz normal. Okay. Haben Sie in letzter Zeit Gewicht verloren? Nee, also ich wiege mich jetzt nicht ständig, aber ich glaube, das ist schon ewig lange Das ist stabil, ja. Ihnen nicht aufgefallen. Nein, nein. Okay. Sie haben keine chronischen Erkrankungen, oder? Naja, das Einzige, was ich habe, ich habe seit 5 Jahren auf der rechten Seite so ein Ohrgeräusch. Ja, da ist man nicht so richtig sicher, ob das stressbedingt ist oder so. Das ist auch nicht immer, ist auch mehr oder weniger unangenehm, aber das ist auch das Einzige, was ich habe. Dagegen mache ich auch nichts. Haben Sie einen HNO-Arzt besucht dafür? Ja, ich war da mal beim Arzt, beim Hals-Nasen-Ohrenarzt und der konnte aber jetzt irgendwie keine Ursache feststellen. Okay. Wurden Sie schon mal operiert? Als Kind hatte ich mal einen Armbruch, der operativ wieder gerichtet werden musste. Da hatte ich einen Fahrradunfall, da war ich so 8 Jahre alt. Und der war irgendwie ein bisschen kompliziert gebrochen. Und dann hat man das operiert, aber das war also jetzt keine langwierige Operation, keine große Geschichte. Okay, welche Seite? Rechts oder Der links? linke Unterarm war gebrochen. Linke Unterarm. Gibt es noch weitere Operationen? Nein, nein, wie sonst ist noch alles dran, ja. Nehmen Sie regelmäßig Medikamente ein? Nein, also überhaupt nicht. In Was letzter Zeit. weiß ich, wenn ich im Sommer, also im Frühjahr so Schnupfen, also diese Pollenallergie habe, dann nehme ich mal so Nasenspray. Aber das ist auch alles. Okay. Was ist der Name des Medikaments? Das sind nur so normale Kochsalztropfen. Ah, okay. Sie nutzen nur saisonal, oder? Ja. Haben Sie in letzter Zeit viel Medikament eingenommen? Nein, überhaupt nichts. Nichts. Rauchen Sie? Ja, aber wenig. Also ich rauche vielleicht so 5, 6 Zigaretten am Tag. Weißt du, in Jetzt den wann? Pausen bei der Arbeit, eine vielleicht nochmal so zum Feierabend, aber Und wirklich seit wann wenig. rauchen Sie? Wann habe ich damit angefangen? Ja, so vor 12 Jahren ungefähr. Trinken Sie Alkohol? Ah, so im Alltag eigentlich nicht. Man muss ja morgens früh aufstehen und zur Arbeit fit sein und so. Also am Wochenende trinke ich wohl mal ein paar Bier oder ein Glas Wein oder ein Cocktail oder so. Aber wirklich nur Also am Sie trinken Wochenende sehr eigentlich oder selten. bei Festen, bei Feiern oder so. Okay, ich verstehe. Haben Sie Erfahrung mit Drogen? Mit Drogen habe ich keine Erfahrung mal. Okay. Jetzt hätte ich einige Fragen zu Ihrer Familie. Haben Ihre Eltern oder soweit Sie haben, Ihre Geschwister chronische Erkrankungen? Lassen Sie mich Wie? überlegen. Bei meinem Vater, da hat man vor 2 Jahren so ein Stent in die Herzgefäße eingesetzt. Da Aber seitdem geht es dem eigentlich ziemlich gut und ist er wieder ganz fit. Und meine Mutter hat eigentlich keine weiteren Erkrankungen. Die hat Knieprobleme, aber keine inneren Erkrankungen oder sowas. Und meine Schwester ist 2 Jahre älter als ich. Die ist total gesund, also. Okay. Leiden Ihre Mutter an Verschleiß, Gelenkverschleiß? Ja, die hatte irgendwie eine Knieoperation, die hat ein neues Kniegelenk bekommen, weil das rechte Knie irgendwie kaputt war, aber nicht nach dem Unfall, sondern ja, so durch Verschleiß. Okay. Es besteht keine Rheuma oder chronische Rheumatoid. Rheuma oder so hat die nicht. Nee, nee. Okay. Was machen Sie beruflich? Ich bin Angestellter bei der Stadt. Ich arbeite im Einwohnermeldeamt. Also Sie arbeiten in einem Büro oder? Genau, viel am Computer natürlich, aber auch hin und wieder Kontakt eben mit Bürgern, die dann hier in das Einwohneramt kommen. Sind Sie verheiratet? Nein, ich bin unverheiratet. Okay, Sie sind ledig. Ledig, Haben ja. Sie Kinder? Nein, Kinder habe ich auch nicht. Haben Sie einen Partner oder wohnen Sie allein? Ich wohne mit meiner Freundin zusammen, ja. Jetzt möchte ich kurz kontrollieren, ob ich alles richtig aufgeschrieben habe oder nicht. Okay, Haben Sie dieses Gefühl, oder hatten Sie dieses Gefühl, dass Sie, bevor die Schmerzen angefangen haben, ein Lichtblitze oder Geruchempfindlichkeit, Lichtscheu und solche Sachen haben Sie gehabt? Nein, nein, nein. Das fing eigentlich ja ganz langsam an. Und ja, wann merkt man dann, dass man Kopfschmerzen hat, ja? Das ging langsam los und dann wurde es eben immer schlimmer und wollte überhaupt nicht wieder weggehen. Okay, Sie sind immer da. Ja, jetzt sind die immer da, die Schmerzen, ja. Seit 4 Tagen. Und deswegen kann ich auch, das erschöpft mich natürlich, wenn ich immer Kopfschmerzen habe. Können Sie gut schlafen seit 4 Tagen oder haben Sie auch in der Nein, Nacht? nee, also normalerweise kann ich wohl schlafen, es sei denn, es ist mal wirklich sehr, sehr viel los bei der Arbeit oder man hat mal Ärger. Aber eigentlich jetzt in diesen letzten Tagen konnte ich so gut wie gar nicht schlafen. Oder hatte ich das Gefühl, ich schlafe nicht. Bin morgens immer so ein bisschen kaputt aufgewacht und fühlte mich immer schlapp und müde. Okay, haben Sie Stress bei der Arbeit momentan? Momentan geht es, aber das gibt immer mal so Phasen, wo viel Betrieb ist, ja. Aber es stört Sie nicht so viel. Doch, also manchmal ist es schon stressig und ja, je nachdem, da gibt es schon wieder neue Vorgesetzte oder es gibt neue Mitarbeiter, mit denen man nicht so gut kann. Also hin und wieder ist es das schon stressig. Okay. Aber nicht jetzt im Augenblick kann ich das nicht sagen. Sind Sie in letzter Tagen schwindelig geworden oder Ihren Bewusstsein verloren? Das Bewusstsein habe ich nicht verloren, ne? Nein. Und schwindelig war mir eigentlich auch nicht. Nee, das kann ich nicht sagen. Okay. Haben Sie keine Medikamente gegen diese Schmerzen eingenommen? Haben Sie nicht probiert? Doch, ich habe mal probiert, ich habe mal, als es dann so zugenommen hat, da habe ich zweimal Aspirin genommen. Aber das hat irgendwie so gut wie gar nichts verändert. Aber die hatte ich noch irgendwie so als Notfallreserve in meinem Badezimmer gefunden und dann habe ich die mal genommen. Ja, aber wie gesagt, das hat nicht viel gebracht. Und Sie sind erstmal bei einem Arzt, oder? Ja, ich bin damit jetzt noch nicht beim Arzt gewesen. Okay. Und haben Sie bis auf ein Zittern auf der linken Hand keine Lähmungen bemerkt? Lähmung oder sowas? Nee, also wie gesagt, diese Hand, die hat mal so ein bisschen gezittert. Das ist aber auch nicht andauernd, sondern hin und wieder. Haben Sie Probleme bei anderen Gliedern, in den Beinen oder Nee, nee, nee, das ist, alle anderen Extremitäten Stuhlgang? sind okay. Okay. Und haben Sie etwas Schweres gehoben vor 3, 4 Tagen? Nichts besonders, also nein, also nicht besonders schweres, wüsste ich nicht, nein. Ja. Okay, Herr Schall, ich habe alle wichtigen Fragen gestellt aus meiner Seite. Haben Sie Fragen an mich oder möchten Sie was hinzufügen? Nee, eigentlich ja, als Frage natürlich, was kann man gegen diese wahnsinnigen Kopfschmerzen machen und was ist die Ursache davon? Natürlich, wenn das nach 4 Tagen immer noch ist, macht man sich so ein bisschen Gedanken, was ist denn da los? Und ja, vor allen Dingen, was können wir dagegen tun? Sie haben bis jetzt nur Aspirin probiert. Ja, Es genau. gibt viele verschiedene Gründe für Kopfschmerzen. Zuerst werde ich ein anderes Medikament versuchen. Ich glaube, Sie haben nur wegen Stress Kopfschmerzen, aber ich möchte durch mehrere Untersuchungen andere schwere Erkrankungen auch ausschließen. Und was machen Sie Aber jetzt für Untersuchungen? neurologische Untersuchungen werde ich durchführen Ah ja. und ich nehme Ihnen Blut ab. Und natürlich verabreiche ich Ihnen in die Vene Schmerzmittel. Ah, das ist ja gut, dass ich mal diese Schmerzen loswerde, dass ich mal Ja. zur Ruhe komme, Bis ja. auf Pollenallergie haben Sie keine Allergie gegen Medikamente, oder? Nee, gegen Medikamente ist nichts bekannt bisher, nee. Ja, sehr gut. Okay. Ja, nehmen Sie Platz und warten Ja, Sie. gut, dann warte ich hier. Ja. Dankeschön. Haben Kollegen oder Kolleginnen andere Fragen? Ich denke, es war sehr gut. War echt top. Ja. Also sprachlich sind Sie sehr, sehr sicher unterwegs, Frau Gentsch. Also, gibt's keinen Danke. Zweifel. Und Sie haben auch schön systematisch gemacht. Vielleicht hätten Sie, ich weiß nicht, ja, ein bisschen kürzer wäre vielleicht gegangen, aber doch, Sie haben sich sehr gut durchgefragt, würde ich sagen. Ja, aber ich denke, ja, sehr gut, aber weil es Düsseldorf Falle, deswegen ich weiß, Also dann können Sie das gut einschätzen, ne? ja, und Differentialdiagnose, 33 Jahre alt, ein bisschen Hat sie ja noch nichts gesagt. Sie hat sich noch nicht nicht gesagt. geäußert. Ja. Ne? Sie wird gleich ja zum Arzt, wird sie dann ja eine Verdachtsdiagnose und eine Differentialdiagnose Und äußern. Und dann können wir ja mal gucken, was passt. welche Hand benutzen, eine Frage. Ach, das wäre natürlich noch eine Frage, ob man Rechts- oder Linkshänder ist. Ne? Ja. Kennen Sie den Begriff? Ja, dass man sagt, jemand ist Rechtshänder oder Ja, Linkshänder. Ne? ja. Und waren Sie Linkshänder? Nein, ich bin kein Linkshänder. Okay. Immer vergesse ich eine Frage oder mehrere Ja, Fragen. wobei, das ist eigentlich ja auch keine Standardfrage. Das ist jetzt nur in diesem Fall interessant, weil der diese halbseitigen Kopfschmerzen eben schildert. Ja. Na gut. Ja, mögen Sie schon loslegen? Ja, Oder wollen Sie noch eben? können wir als Satzgeschichte anfangen? ja, ich kann Gut. anfangen. Ja. Alles klar. Guten Abend, Frau Oberärztin. Heute möchte ich Ihnen einen neuen Patienten vorstellen. Er ist Herr Klaus Schall. Er ist 33 Jahre alt. Und der Patient berichtet über seit mehreren Tagen bestehende Cephalgie. Vier Tagen. Ja, seit 4 Tagen auf der linken Seite. Die Schmerzen sind brennend und ziehend. und sie sind erstmal auftreten und sie strahlen in die Schulter und in den Rücken aus. Im Rücken? Okay. Ich denke nicht Hinterkopf und Hinterkopf, ja. okay. Okay. Und bis auf Zittern auf der linken Hand gibt es keine weitere Beschwerde bezüglich dieser Kopfschmerzen. Die Schmerzintensität liegt bei 6 von 10. Und am Anfang waren sie leichter. Im Laufe der Zeit sind sie schlimmer geworden. Er hatte keine Traumata, keinen Unfall vor 4 Tagen. Und vegetative Anamnese ist unauffällig, bis auf Schlafstörungen wegen dieser Beschwerde. Und er hat Tinnitus seit 5 Jahren und dafür hat er einen HNO-Arzt aufgesucht, aber es wurde keine Erkrankung festgestellt. Und in der Kindheit hatte sie einen Unterarmfraktur gehabt, die operiert behandelt wird, wurde. Operativ behandelt wurde. Operativ behandelt wurde. Und er hat Pollenallergie und bei Bedarf nutzt er Nasenspray. Und er raucht seit 12 Jahren täglich 5, 6 Zigaretten, also ungefähr 3 Packungen Years Nikotinkonsum besteht. Alkohol trinkt er sehr selten. Sein Vater hatte vor 2 Jahren eine Stent-Implantation gehabt. Seine Ein Mutter, Corona-Stand, oder? ja, Ein Corona, Corona-Stand, genau, Corona-Stand. Und seine Mutter leidet unter Gonarthrose und hat eine Totalendoprothese. Er hat eine Schwester und sie ist gesund. Er arbeitet als Angestellter in einem Büro, und wohnt mit seiner Freundin. Ja, anamnestische Angaben sprechen am ehesten für Spannungskopfschmerzen, aber differenzialdiagnostisch kommen wegen des Alters des Patienten Multiple Sklerose und im Halswirbelsäulebereich Diskusprolaps. Ja, um diese Diagnose oder um diese Differentialdiagnose auszuschließen, würde ich eine MRT durchführen. Und Aber was machen Sie zunächst mal diagnostisch? ja, zunächst würde ich eine neurologische Untersuchung durchführen. Ich habe viele Fragen gestellt, um einen akuten Schlaganfall oder Insult auszuschließen. Aber Sie machen doch trotzdem eigentlich erstmal die körperliche Untersuchung. Ja, genau. Ne? Also und im Rahmen der körperlichen Untersuchung dann die neurologische Untersuchung. Ja, genau. Okay, gut. Aber wonach gucken Sie vielleicht noch? Wonach gucke ich? Vielleicht Gucken Sie, Nackensteifigkeit, ja, genau. ja, Ne? Muskeln im oberen Bereich, im Rücken. Ja. Ja, genau. Sind sie verspannt oder nicht? Das ist wichtig. Genau. Ja. Gut. Und was machen Sie weiter an Untersuchungen? Was mache Also ich? Sie haben schon gesagt, zum Vielleicht. Ausschluss eines Diskusprolaps wollen Sie eine CT-Untersuchung, haben Sie gesagt, ne? CT MRT. Ja, oder durch ein MRT. MRT der Halswirbelsäule. Gut. Und was machen Sie noch für Untersuchungen? Ich würde Blut abnehmen, also Entzündungsparameter und kleines Blutbild wäre hilfreich Ja. in diesem Fall. Und vielleicht eine Augenarztüberweisung oder Konsil würde ich bitten. Ein Augenarzt. Vielleicht hat der Patient nicht bemerkt, und durch diese Untersuchung kann man Ach Sehstörungen. so, dass er einen Sehfehler hat, Ja, das ist momentan kein Muss, aber vielleicht nach der neurologischen Untersuchung kann man Okay, eine. da weiß man ein bisschen mehr. Ja, sehr gut. Okay, gut. Und ja, dann halten Sie mich bitte auf dem Laufenden, was bei den Untersuchungen vom Herrn Schall da rausgekommen ist. Und der kann aber nachher nach Hause gehen, wenn die Untersuchungen durch sind, oder? Ja, wenn sie nicht auffällig ist, die Wenn Untersuchung. er? Auch wenn die Untersuchung nicht Meine, auffällig ist, ja, ja, genau, wenn die ja. Untersuchungen nicht auffällig wären, würde ich mit einem Rezept nach Hause schicken. Genau. Aber zuerst würde ich einen Insult ausschließen. Ja. Okay, ja, klar. Gut, ja, sehr schön. Ich würde mal sagen, das war eine sehr überzeugende Vorstellung. Sie haben das wunderbar gemacht. Also, es ist mir nicht mal irgendwas aufgefallen, dass sie irgendwas auch grammatikalisch jetzt einen groben Fehler drin. Irgendwann habe ich mal korrigiert direkt, was Dr. Gündes schon gesagt hat. Die Ausstrahlung hat er ja beschrieben, der Schmerzen in den Hinterkopf und in den linke Schulter und linken Arm. Ja. Also nicht in den Rücken. Ja, nicht in. Ja. Und ich habe als, ja, was meinen Sie, ja, genau, was habe ich denn jetzt tatsächlich, was ist denn die hier vorgegebene Diagnose, was meinen Sie, was wäre richtig? Als Also es Therapie ist nicht der meinen Spannungskopfschmerz. Sie? Als Therapie, was würde ich Nee. machen? Nein, nein, die Diagnose. Welche Diagnose? Welche Diagnose nach dem Fall, den wir ja nun alle schon kennen, was war die richtige Diagnose? Eine Sache haben Sie nicht näher nachgefragt. Der hat gesagt, er arbeitet im Büro, im Einwohnermeldeamt und er arbeitet am Computer. Und er ist 33 Jahre alt. Wahrscheinlich verbringt er auch sonst den Rest des Tages relativ viel Zeit am Computer. Und? Ja, Muskelentspannung. Ja, also der hat möglicherweise eben ein HWS-Syndrom. HWS-Syndrom, meinen Sie, ja, Ne? HWS-Syndrom. Genau. Ja. Und also das, da unter dieser Diagnose läuft dieser Fall. Ja, Ja, also, und vielleicht noch als Hinweis. Ganz klar angegeben, ein halbseitiger Kopfschmerz, allerdings ohne sonstige Aurasymptome. Migräne sollte man nicht ganz außer Acht lassen. Ne, wenn jemand halbseitigen Kopfschmerz schildert, dass man an Migräne denkt, wobei sie eigentlich schon die entscheidenden Fragen ja gestellt haben, haben sie Sehstörungen gehabt, was weiß ich, kein Erbrechen, dann und auch über 4 Tage dauernd, ist sehr unwahrscheinlich, dass der wirklich Migräne hätte, ja. Aber das war hier immer noch als eine der Differentialdiagnosen in dem Fall genannt. Ne? Ja, ich habe Gut. Cluster auch an Cluster-Kopfschmerzen gedacht, aber vegetative Symptome fehlen. Deswegen ist es auch unwahrscheinlich in diesem Fall. Ja. Keine nächtlichen Schmerzen und so weiter. Gut. Ja, also wann haben Sie Ihre Prüfung? Am 21. August. Ja, also Fast eine kommt Woche. zu. Das wird was, ja. Dann möchte man ja wirklich seine Hand für ins Feuer legen. Ja. Doch, also Sie haben das sehr, sehr schön gemacht. Und das ist ja gut, dann haben wir uns ja wirklich gerade noch rechtzeitig vorher getroffen. Und gehen Sie mit einem guten Gefühl in die Prüfung. Ja, danke schön. Ja. Oh, und alle anderen, gehen Sie mit.